Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Für diese Folge haben wir eine Altersempfehlung. Dieser Podcast ist altersmäßig geeignet für alle, die wirklich alt genug sind, um einem Gespräch über Sexualität zu folgen, einem sachlichen Gespräch über Sexualität. Es ist schon gedacht für wirklich jeden, der zu dem Thema was wissen möchte, aber wenn ihr merkt, es wird euch zu viel, ihr seid, es ist auch nicht altersabhängig, ihr seid aus irgendeinem Grund jetzt für diese Diskussion nicht bereit, abschalten. Wann anders wiederkommen oder mit jemandem zusammenhören, der euch da die richtige Unterstützung geben kann, aber generell würde ich sagen, weil es ja wichtig ist, in jedem Alter die Information zu kriegen, die man braucht, hört rein, schaut, ob ihr es brauchen könnt. Wenn es nicht das Richtige ist für euch, werdet ihr es schnell merken und dann schaltet ihr bitte wieder aus. Aber es ist definitiv ein sachliches Gespräch. Von daher hoffen wir, dass es für möglichst viele Zuschauer sehr gut geeignet ist. Willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschland. Heute zum Thema Sailor Moon und Sexualität eine bisschen Grundlagenfolge, weil wir machen ja mehrere Folgen zu dem Thema und heute einfach nur mal ganz allgemein darüber geredet, was es da eigentlich gibt in Sailor Moon und wie das alles so läuft. Mit Flora One. Hallo Flora. Hi. Hi. Flora, stell dich mal kurz vor, warum du dieses Thema mitgebracht hast, worüber ich auch sehr froh bin. Für mich ist Sexualität, auch gerade im Fandom, aber auch Sexualität generell einfach ein sehr großes Thema, weil ich mich beruflich damit beschäftige. Und zwar in allen Facetten, sei es eben die gesunde Auslebung der eigenen Sexualität und sei es eben auch sexuell aggressives Verhalten. Sind so meine Themenbereiche in meinem Beruf. Für mich ist das auch persönlich sehr, sehr wichtig. Ich schreibe Smut Fanfiction, unter anderem. Ich schreibe Fanfiction, aber darunter ist auch Smut Fanfiction. Mhm. Und die schreibe ich eben auch gerade mit dem Bedürfnis in meiner Fanfiction eben mit intimen Situationen umzugehen, die ich so lenke, dass man einander mit Sexualität nicht verletzt. Ja. Das ist auch sehr schön auf deinem Tumblr. Ich habe das auch sehr wirklich toll gefunden, mit dir zu diskutieren auf dem Tumblr, auch jetzt hier zu reden. Und ich bin auch froh, dass wir die Folge machen, weil es ist ein großer Teil vom Fandom. Sondern so einen Serienstrang. Das finde ich ganz nett. Hä? Wir machen es ja quasi nicht nur als die eine Folge losgelassen, sondern es ist ja sogar ein ganzer Strang und das finde ich sowieso ganz besonders schön, irgendwie, dass wir also Zeit finden, über alle Facetten von Sexualität und Geschlecht eben auch zu reden. Ja, und ich muss dazu sagen, wir hatten diese Folge schon mal aufgenommen und mussten sie aus wirklich grauenhaften technischen Problemen jetzt nochmal aufnehmen. Deswegen können wir schon Bezug aufnehmen auf Folgen, die wir schon aufgenommen haben jetzt in dieser Reihe. Mhm. Und bin ein großer Fan von unserer Miniserie hier. Wirklich, weil schön, dass wir drüber geredet haben und noch mehr drüber reden. Ja, hat mir, denke ich, schon auch viele neue Seiten nochmal gezeigt. Und es ist ein großes Fandom-Thema und es ist ein großes Sailor Moon-Thema. Definitiv. Ja. Deswegen würde ich ganz am Anfang, das sind Begriffe, die wir in allen Episoden brauchen werden und denke ich auch wirklich wichtig sind, die auch wenn ihr im internationalen Fandom seid, habt ihr definitiv diese Begriffe schon diskutiert mit oder die Diskussion mitbekommen, aber es ist einfach sehr notwendig, dass wir über bestimmte Dinge klären, weil wir sie im Englischen oft verwenden werden. Deswegen würde ich gern definieren. Bestimmte Dinge. Und zwar würde ich als erstes Consent definieren. Consent heißt Zustimmung. Genau, also wir übersetzen es mit Zustimmung. An sich ist das aber es trifft nicht ganz, was der Begriff Consent sagt. Und deswegen benutzen wir definitiv in der Fachliteratur, aber eben langsam immer wieder weiter auch im Bereich des Fandoms und im Bereich, in dem wir über Sexualität generell sprechen, diesen Begriff Consent. Mhm. Bei uns was die Zustimmung nicht abdeckt, ist eben dieses, dass du zustimmen kannst zu etwas, was dir vielleicht aber nicht ganz so geheuer ist. Das ist aber trotzdem Zustimmung. Consent beschreibt eben diesen Zustand, dass du nicht nur zustimmst, sondern es auch fühlst. Auch meinst, im Bereich der Sexualität, genau, der Bereich ist nicht nur für Sexualität da. Consent kannst du in allen möglichen Bereichen geben. Aber Consent ist eben auch ein Bereich, vor allen Dingen in der Sexualität dort, wo eben der Unterschied zwischen einvernehmlicher Sexualität und nicht einvernehmlicher Sexualität. Ja. Ich kann das immer gerne am besten illustrieren, wenn ich Beispiele dagegen gebe. Was ich sage, was ist kein Consent? Mhm. Kein Consent zum Beispiel ist es, wenn dein Partner oder du deinem Partner oder deiner Partnerin das schlechte Gewissen gibst, dass er sich nicht schön gefühlt wird, weil er gerade keinen Sex hatte oder schon lange keinen hatte. Oder das Gefühl gibt, wenn ich jetzt nicht mehr kann oder nicht mehr mitmache oder nichts Bedürfnis habe, dann ist er so unzufrieden, dass er geht oder mir vielleicht fremd geht. Und dann willige ich ein, freiwillig willige ich ein, weil ich unter Druck gesetzt wurde, entweder durch Worten oder eben durch Taten, obwohl das für mich eigentlich nicht okay ist und ich kein gutes Gefühl habe. Ja. Das ist kein Consent. Mhm. Consent ist, wenn du aus freien Stücken und aus freiem Herzen, sage ich mal so, zur Tat, die du tust, zustimmt. Das kann Sex sein. Dazu gehört auch, dass man die Kontrolle hat und auch zwischendurch mal Nein sagen darf. Das heißt, wenn ich einmal Ja gesagt habe, ist jetzt alles erlaubt oder muss ich alles machen. Und auch wenn ich zu einer Sache Ja gesagt habe, kann ich auch da noch Nein sagen, wenn ich merke, das ist nicht gut. Und ich denke, erst wenn man weiß, dass man wirklich Kontrolle hat, ist ein wirklicher Konsent möglich. Genau, da kommt Handlungskontrolle. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das kommt dazu. Du brauchst Handlungskontrolle, ohne Handlungskontrolle. Das ist unser zweiter Begriff, der heißt Agency. Genau. Der ist auch sehr wichtig, die Handlungsfähigkeit. Agency ist die Handlungsfähigkeit, genau. Ja. Was wir zum Beispiel festsetzen, ist, dass wir keine Handlungsfähigkeit haben, oder keine Handlungskontrolle über etwas haben, wenn wir zu jung sind oder wenn wir betrunken sind. Dann haben wir keine Kontrolle über unsere Entscheidung, über dem, was wir tun. Daher kommen auch so Begriffe wie Age of Consent. Also da kommen wir auch gleich noch hin. Genau. Da kommen Agency wir gleich ist hin, auch was, wenn, je Agency älter die Filme selber, sind, die man also schaut, desto weniger Agency haben generell die Frauenrollen, die Frauencharaktere. Nicht nur in der Sexualität generell wird ganz klar so dargestellt, dass sie gar nicht wissen, worum es geht, es nicht verstehen. Ja. Oder generell, dass über ihr alles, was sie tun oder entscheiden, wird drüber gebügelt vom nächsten Mann, der kommt. Und je weiter man zurückgeht, desto mehr sieht man das. Und auch in romantischen Szenen ist es oft so, also sie darf nicht diejenige sein, die aktiv auf den Mann zugeht oder aktiv zeigt, was sie möchte, sondern das ist ein ganz klar uraltes Rollenbild, dass eben nur der Mann darf Agency haben und nur er darf bestimmen. Erstmal vielleicht, was Agency ist. Agency ist ein Begriff, der beschreibt, wir benutzen ihn auch wieder im sexuellen Kontext, ist ein Begriff, der beschreibt, wer hat die Kontrolle über die Situation und wer kann die Macht ergreifen über eine Situation. Und wer hat die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ja. Genau. Also wer und ist der aktive Punkt? Ja, das ist halt auch etwas ganz Gender-Stereotyp, liegt die Agency innerhalb von der Sexualität meistens nicht bei der Frau. Mhm. Und das sehen wir, das ist ein Bild, das sehen wir fast überall, das sehen wir in allen Mainstream-Medien immer wieder, dass in gegengeschlechtlichen Beziehungen meistens die Frau die Agency eben nicht hat. Und das ist eine Form von Gewalt. Jemandem die Agency zu nehmen, einer erwachsenen Person die Agency zu nehmen, ist eine Form von Gewalt. Es ist ein wichtiger Unterschied, denn wir würden nicht sagen, es ist eine Form von Gewalt, es ist eine Form von Aggression. Okay. Also Gewalt ist es immer dann, wenn du wirklich physische Gewalt anwendest. Und Aggression ist der Motivator. Hätte ich jetzt genau andersrum gesagt, aber okay. Ja. Also das ist die wissenschaftliche Aber du bist hier die Fachfrau, eben deswegen bin ich ja so froh, dass du hier die... Genau. Ja, also im Zweifelsfall hört auf Flora. Genau. Wir reden da in dem Moment von dem Unterschied zum Beispiel von sexualisierter Gewalt und sexueller Aggression. Mhm. Sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt ist alles in dem Moment, was wirklich nicht nur physischen Schaden, sondern wirklich das Handanlegen heißt. Sexuelle Aggression ist alles, was davor ist. Das ist zum Beispiel, das kann alleine schon das Auferlegen des sehr negativen Frauenbildes sein. Das Nehmen von Agency. Beides ist moralisch genauso schlimm. Wir müssen es aber natürlich trennen, in dem Sinne, auch juristisch müssen wir es trennen, weil das eine strafbar ist und das andere nicht. Mhm. Okay. Aber gerade für die Wissenschaft ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, hier und da und daran arbeiten wir und eben diese sehr engen Definitionen zu fassen, um dann eben genau über dieselben Phänomene eben auch zu gucken, was sind denn auch unterschiedliche Motivatoren, nur das eine oder das andere zu tun. Und ich finde Agency eines der wichtigsten Begriffe überhaupt, weil es auf der gesellschaftlichen Ebene auch schon so die Schieflage, wenn man das beschreiben kann, wie viel weniger Agency eben eine Gruppe hat gegenüber einer anderen, das erklärt dann auch, warum Aggression von einer Seite auf die andere Seite eine stärkere Wirkung hat als umgekehrt. Ja. Und man, generell die Diskussion, denke ich, lässt sich gar nicht mehr führen, um es ist ohne vor allen Agency. Dingen auch nicht die Diskussion um Sexualität lässt sich noch führen ohne Agency. Es ist vor allen Dingen für den Feminismus ein sehr, sehr wichtiger Wert und Standpunkt, weil gerade daran zu gucken, wer hat die Handlungskontrolle, kannst du ja strukturelle Ungleichheiten sehen. Also deswegen werden wir das Wort, denke ich, noch öfter verwenden in dieser Folge. Ja. Du hast schon Age of Consent angesprochen. Dazu würde ich grundsätzlich sagen, das ist das Alter, in dem man zustimmen darf, in dem man rechtlich zustimmen kann, Sex zu haben. Und wir werden uns nicht auf die Diskussion einlassen, wie es in Japan gehandhabt wird. Wir sind in Deutschland und werden die deutschen rechtlichen Voraussetzungen berücksichtigen. Flora, was ist in Deutschland Age of Consent? Genau. Es ist ganz wichtig, darüber zu diskutieren. Age of Consent heißt bei uns nicht nur Sexualität. Wenn wir einen internationalen Vergleich gucken, dann heißt Age of Consent, wann darf ein Mensch Sex haben mit einem anderen. Wir reden von Age of Consent in anderen Bereichen. Es gibt bei uns keine feste Übersetzung dafür. Wir reden von verschiedenen Ages of Consent. Wir reden von der Straffälligkeit. Wir reden von der Heiratsfähigkeit zum Beispiel. Mhm. Und die sind anders geregelt. Generell ist, dass wir, für uns Age of Consent mit der Straffälligkeit, die meisten Sachen sind ab 14, auch das Sex haben ist ab 14 geregelt, aber Heiratsfähigkeit ist nochmal anders. Heiratsfähigkeit sagt, generell müssen zwei Menschen volljährig sein. Wenn du es aber bei Gericht anmeldest, dann kann ein Mensch 16 sein und der andere volljährig. Dabei ist es egal, welches Geschlecht der Volljährige hat. Ja. Aber generell ist es in Deutschland so geregelt, dass jemand, der 14 Jahre ist, Sex haben kann. Und zwar auch mit jemandem, der 18 ist. Da ist die Grenze 21. Seit, ich glaube, 2001 ist, glaube ich, diese Regel. Ich weiß, dass es sich geändert hat, seit ich mich das letzte Mal damit beschäftigt habe. Aber ich bin immer jedes Mal baff, wenn du mir diese Dinge erklärst. Weil das ist schon wesentlich früher als bisher. Das ist wesentlich früher. Früher gab es die Regelung, dass man ein, zwei Jahre Altersabstand war okay oder 3 Jahre, wenn man unter 16 war, aber dass man 14 plus 18 war früher nicht okay. Es ist geregelt ab 14 Jahren und das ist auch gesetzlich geregelt, die Grenze zwischen sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung. Sexueller Missbrauch von Kindern ist eben unter 14 und Vergewaltigung ist es ab 14 Jahren. Und da dieselbe Grenze verläuft wie zwischen der Einwilligungsfähigkeit zum Sex, ist es in Deutschland ab 14 Jahren. Sag doch mal, das ist jetzt verschluckt worden durch die Technik. In Deutschland ist es? In Deutschland ist es ab 14 Jahren. Okay. Das heißt, das Einzige, was, also der einzige Graubereich in diesem Bereich ist, dass jemand, der über 21 ist, nicht haben kann mit jemandem, der unter 16 ist. Okay. Okay, das ist mir neu und das klingt auch sinnvoll. Okay, gut. Und das sind die das sind die Dinge, die wir hier berücksichtigen und wir diskutieren nicht die alte Mamoru-Frage. Ja, im Original müssen wir uns sagen, 17 ist somit, eben. Ne? Ja. Ich würde noch kurz Intimität ansprechen. Weil, Sexualität ist nicht Intimität, aber ich würde trotzdem gern über, also es ist nicht automatisch dasselbe wie Intimität und Intimität ist ein wesentlich größeres Teil. Man hat mit sehr viel mehr Leuten im Leben Intimität, als man Sex hat und ich würde es trotzdem gerne kurz ansprechen, weil wir werden sehr viel Intimität auch haben in Sailor Moon und also, deswegen, ja. Wenn wir uns das Wort Intimität angucken, dann gucken wir uns erstmal, also wir können uns direkt als erstes den Wortstamm angucken. Das kommt von Intimus aus dem Lateinischen. Das ganz wörtlich heißt das, dem Rand am fernsten sein, sprich das weiteste im Zentrum, das weiteste innen. Ja. Und es soll beschreiben einen Zustand von ganz tiefer Vertrautheit. Ja. Das ist etwas, da kommt das her. Und das, wir haben das natürlich ausgeweitet. Wir sagen zum Beispiel, das ist mir zu intim. Ja. Und dann ist es eben, wenn du niemanden in diesen Kreis der tiefsten Vertrautheit reinlassen möchtest. Das ist, wir reden also in dem Moment von einer Intimsphäre. Das heißt, das ist etwas, das du für dich selber quasi wie eine Bubble um dich herum hast und die kannst du Leute reinlassen oder eben nicht. Du kannst auch da, ist eben der Unterschied, wenn du zustimmst, das ist ja auch eine große Sache, dich zum Beispiel dich zu entblößen beim Arzt. Das ist etwas, das wäre dir in jedem Kontext zu intim und ist es dir auch zu intim in diesem, aber du, diese Da muss eben eine Übereinstimmung sein, also ich. Damit muss professionell umgegangen werden. Wenn ich weiß, dieser Arzt wird meine Grenzen respektieren, wird damit vernünftig umgehen. Es gibt einen Kontrakt, wie damit umgegangen wird. Aber generell ist es mit Regeln verbunden. Es ist schon so, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein muss, welche Grenzen überschritten werden, wenn man jemanden so nahe ranlässt. Und ich denke, Intimität generell ist ein nahe Ranlassen in Bereiche, in denen man verletzt werden kann. Und das ist körperlich der Fall, das ist durch Nacktheit der Fall, das ist auch durch Geheimnisse, die man bewahren möchte, weil man dadurch verletzlich wird, der Fall, Dinge, die man nur den besten Freunden erzählt, wo man denkt, jeder andere macht man sich angreifbar oder lächerlich. Das ist auch ein Fall von Intimität. Ja, oder körperlich wirklich jemanden so nahe ranzulassen, dass er einen berührt. Das ist auch schon. Wir haben den Handschlag in Deutschland, das ist normalisiert. Absolut. Wir haben die Umarmung, das ist inzwischen auch normalisiert. Aber das ist zur Begrüßung. Ich will nicht in jeder Minute umärmelt werden, sondern... Ja, ich würde den Handschlag noch nicht als Intimität zählen. Vielleicht für denjenigen, der das persönlich für sich so definiert, dem das eigentlich, wenn wir wieder in diesem Sprachgebrauch des zu intim sind. Nein, es ist deswegen nicht intim, weil du machst dich nicht verletzlich dadurch. Weil es, naja, es gibt Leute, die das es gibt diesen gesellschaftlichen Kontakt, dass es die hast Normalität ist. Ein Problem mit sozialphobischen Gedanken und das bringt dich sehr runter, dann kann das durchaus für dich eine zu intime Situation sein. Das kann schon so sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir in dem Bereich zum Beispiel beim Arzt wieder in dieser Unterscheidung zwischen Konsent und Zustimmung sind. Ja. Beim Arzt, und wenn es dir unangenehm ist, dann stimmst du zu. Du weißt, warum du zustimmst. Du weißt, dass die Kosten, die Konsequenzen eben irgendwie aufgewiegelt werden. Aber du machst es trotzdem, obwohl es dir immer noch sehr, sehr angenehm sein kann, dich zu entblößen. Intimität generell, wie du sagst, ist nicht nur sexuell. Intimität haben wir zwischen Familienmitgliedern. Intimität haben wir zwischen Freunden, denen wir Sachen anvertrauen. Das muss nicht nur körperlich sein. Das muss ein Vertrauensverhältnis da sein, um jemanden nah an sich ranzulassen. Ja. Dieser Zustand des tiefen Vertrauens, in dem du Dinge von dir teilen kannst, die du sonst nicht teilen würdest, das kann sexuell sein. Wenn wir über Sexualität reden, haben wir immer so liebe Wörter, die da mit reinkommen. Liebe, Intimität. Das sind alles Sachen, die gemeinsam passieren können, die aber in der Sache noch nicht so ganz inhärent sind. Auch wenn wir das schön fänden. Ja, also ich würde schon sagen, die Dinge sind ein Teil voneinander, aber Sexualität ist nicht dasselbe wie Liebe und ist nicht dasselbe wie Romantik. Genau. Genau. Und wie diese Dinge zueinander im Verhältnis stehen, darüber haben wir ja jetzt viel Zeit zu reden. Also wir werden auch Episoden haben über Queer Representation in Sailor Moon, da werden wir auch über den Unterschied von sexuellen und romantischen Gefühlen nochmal reden. Deswegen würde ich einfach im Moment nur sagen, ja, es ist ein Unterschied. Weil auch, wir sehen ja auch, romantische Gefühle werden natürlich in allen Spielarten gezeigt, auf dem Bildschirm, im Manga etc. Händchen halten, rot werden, anlächeln, dass sie jemandem nahe kommen wollen, weil man verliebt ist. Diese Dinge werden natürlich in Länge und Breite gezeigt. Genau. Vielleicht wollen wir trotzdem noch Liebe definieren. Das wäre okay, mach das. Also über Liebe reden wir relativ sehr viel und Liebe ist ein so mannigfaltiger Begriff, dass wir den eigentlich nicht klar fassen können. Und das kann auch die Wissenschaft nicht gut. Aber per Definition ist Liebe erstmal dieser ganz starke körperliche, geistige, seelische Zustand von Anziehung, der auf die Bindung an einen anderen bestimmten Menschen beruht. Der ist oft verbunden mit dem Wunsch nach Hingabe oder Zusammensein oder eben Intimität. In der Psychologie, da dieser Begriff alleine es nicht tut, es gibt so viele Arten von Liebe und da kommen wir auch aus den griechischen Zuteilungen, wenn wir von Eros oder von Pathos etc. sprechen, dann gibt es eben nicht nur Eros, es gibt auch Philia, die freundliche Liebe. Und daraus, was die Psychologie gemacht hat, vor allen Dingen die psychologische Forschung, ist sich angeguckt hat, welche Arten. Und ich gebe dir drei Beispiele. Das schöpft das Ganze, das Bild nicht aus, aber das sind die, die wir am häufigsten finden, wenn wir in romantische Beziehungen reingucken. Dann sind das die passionierte Liebe, also die passionate love. Da sind so Sachen wie eben, das ist eigentlich die eher selbstsüchtige Art, die egozentrierte Seite, dieses was, welche Bedürfnisse von mir werden befriedigt durch diesen Partner. Das ist dieses, dass man einen endlosen Appetit zur Aufmerksamkeit dieses Partners, dass man von dem gesehen werden möchte, dass man dem eben begehrt, dass man von dem begehrt werden möchte. Dazu werden wir auf jeden Fall Beispiele nachher machen. Ja. Genau. Und dann gibt's auf der anderen Seite eben die Friendship-based Love Scale. Wir reden immer noch, also die freundschaftliche Liebe, aber diese freundschaftliche Liebe, die wir in diesem Bereich, ist immer noch die innerhalb einer Liebesbeziehung. Das ist der eher bindende Teil, dieses wir teilen eine Freundschaft, wir teilen Interessen, wir teilen gemeinsam miteinander Zeit zu verbringen, wir teilen das Zusammensein. Und dann auf der anderen Seite haben wir eben noch die selbstlose Art von Liebe. Wenn ich das also sagen soll, das ist die Art von, ja, was kann ich für den anderen tun? Ich möchte, dass es meinem Partner gut geht. Was kann ich tun, um, dass ich zum Beispiel, compassionate love nennen wir das, dass ich zum Beispiel mir Sorgen mache, dass es meinem Partner gut geht, dass ich bereit bin, meinem Partner zu helfen oder auch bereit bin, zum Beispiel, wenn es uns beiden schlecht geht und ich sehe, aber meinem Partner geht es schlechter, dass ich jetzt für mich zurückstecke, damit es meinem Partner gut geht. Das sind verschiedene Facetten. Man sieht auch, wenn man das Ganze eben statistisch betrachtet, dass Leute, die sich selber, das ist, wie gesagt, das ist sehr individuell, wie du liebst und wie du Liebe lebst. Aber dass Paare, die das eine oder das andere höher haben, eben zum Beispiel statistisch gesehen eher zusammenbleiben als die anderen. Wenn beide Partner zum Beispiel sehr hoch auf dieser Compassionate Love-Skala sich ansiedeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden lange zusammen, lange glücklich zusammenbleiben, relativ. Ich würde trotzdem nicht sagen, das eine ist besser als das andere, das eine ist anders als das andere. Und es gibt noch sehr viel mehr Facetten von Liebe. Und wenn wir aus der Liebesbeziehung rausgehen, gibt es natürlich alles von der Beziehung zwischen Mutter und Kind, zwischen der Beziehung zwischen Vater und Kind, natürlich genauso, zwischen der Beziehung zwischen Freunden. Ja. Genauso Art von Liebe. Und wenn wir das unter einen auch alleine wissenschaftlich nur gesehen, da rede ich sehr, sehr oft schon, weil das ist der Bereich, durch den ich komme, wenn du die Leute unter einen PET-Scan legst, auch in MRTs und die Aktivität eben im Gehirn eben aus, dann ist der Unterschied zwischen Liebe zu deinem Kind und Liebe zu deinem Partner nur ganz, ganz minimal verschieden. Es sind dieselben Bereiche, die dir eigentlich losblinken. Ja. Das heißt, dieser Zustand von Zuneigung für einen Menschen, der ist eigentlich universal, egal ob das denn dein Partner in einer Liebesbeziehung ist oder ob das dein bester Freund ist. Jetzt wollte ich gerade den Bogen schlagen zur Sexualität und rede die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht. Jetzt hast du gerade die Bogen in die andere Richtung geschlagen. Aber ich denke, an der Stelle haben wir, glaube ich, unsere Grundlagen ziemlich gut definiert. Ja. Die Dinge, die wir unterscheiden wollen, die Dinge, die Worte, die wir benutzen wollen, um über Sexualität und Sailor Moon zu reden oder in Sailor Moon. Genau. Und wir werden natürlich auch über sehr viele verschiedene Arten Beziehungen reden. Es ist klar, altersgemäß wird es und weil es eine Serie ist für Kinder, wir werden natürlich in Sailor Moon nicht sehr viel Sexualität sehen, aber wir sehen sehr viele Beziehungen, die eine körperliche Komponente haben und darüber werden wir reden. Genau. Und da würde ich gern anfangen mit der allerersten, die wir sehen in der Serie, Usagis Eltern. Ja. Als ein gutes Vorbild, wenn auch peinliches Vorbild, also peinlich für Usagi und die Eltern. Zum Teil, aber wir sehen schon in der zweiten Folge, wie ihr Vater erschwärmt für die Mutter. Was für eine tolle Hausfrau sie ist. Das ist natürlich in unseren Ohren nicht das höchste Kompliment, das man machen kann. Aber das ist nun mal die Rollenverteilung, die dieses Paar hat. Und er verehrt seine Frau unendlich dafür. Er fährt mit ihr die Eltern fahren in den Urlaub dahin, wo sie sich kennengelernt haben. Auch wenn das für die Kinder die absolut peinlichste Veranstaltung ist, in dieses Senioren-Reiseziel, da gehen nur alte Leute hin, was wollt ihr hier? Ja, wir haben uns kennengelernt, das ist so romantisch. Und die Kinder so, Usagi und Shingo. Aber das finde ich sehr realistisch, weil das wollen die Kinder nicht hören, aber sie wollen es eben doch hören, aber sie wollen nicht wirklich damit konfrontiert sein. Also sie müssen es hören, denke ich. Oder zumindest Usagi auch, bringt eben, Usagi wächst auf mit Eltern, die sich, die auch flirten, die auch turteln. Diese Toast-Szene, ja, wo die Mutter den Vater mit Toast füttert, das ist in Japan ein Liebesbeweis. Und das ist den Eltern peinlich, als Usagi da reinplatzt, weil sie sich eben aufführen wie frisch verliebte Teenager. Ja, ich finde das wunderschön. Also ich mag die Beziehung zwischen diesen Eltern total gerne, einfach weil das wirklich etwas ist, was natürlich auch die eigene Beziehung zu Liebe, Beziehung, Sexualität eben formt, ist, wie sich deine Eltern verhalten. Mhm. Und das finde ich ist zum Beispiel etwas, dass wir auch, ich finde das mega schön, weil sehr, sehr oft wird sowas wegzensiert. Wir sehen in Medien oft keine liebende Beziehung zwischen erwachsenen Menschen. Sailor V zum Beispiel, die Eltern streiten sich nur. Genau, und das finde ich sehr, sehr schade. Was natürlich eben auch ist, in dem Moment, in dem die Liebe und Beziehung zwischen den Eltern, wie du sie siehst, ist ja immer noch sehr infantilisiert. Das ist ja alles sehr zart und sehr, sehr brav. Ne? Es ist für mich immer noch nicht die ideale Depiktion einer Beziehung, muss ich sagen, aber sie geht schon sehr, sehr nah daran, weil es zeigt eben einfach, dass auch alleine die Porträtierung von Kenji, Kenji als Charakter ist sehr, sehr weich, darf sehr, sehr weich sein, darf Gefühle zeigen, darf truteln. Ja. Und der das ist auch schon mal Gefühl und da wissen wir auch, wo Usagi das her hat. Genau. Ja. Und deswegen Kenji als Person, als männliche Person in dieser Welt, finde ich einen sehr wertvollen Charakter. Eben. Und genauso auch die Beziehung zwischen den beiden. Und das, ich finde auch süß, die sind ja benannt nach den Eltern von Naoko Takeuchi. Genau. Also sie setzt ihnen hier ein sehr liebevolles Denkmal. Das ist wirklich, wirklich süß, ja. Setzt schon ein bisschen die Vorzeichen für Usagi, die ja am Anfang für alle möglichen Typen schwärmt. Und das noch auf eine sehr, 14 Jahre alte Art und Weise, wie die 14-Jährigen eben schwärmen. Ich meine, an und für sich finde ich es schon super, dass Sexualität überhaupt so ein großes Thema ist in Sailor Moon. Dass es überhaupt ein Thema ist generell und wie oft wir es sehen, wie vielseitig wir es sehen, in wie vielen Facetten. Und da will ich jetzt auch noch mal ansprechen, generell noch mal, Naoko Takeuchi wurde angesprochen von, ich glaube, der Gesundheitsbehörde, ob man Sailor Moon verwenden dürfe für eine Plakataktion zum Thema Geschlechtskrankheiten, die sich ausgebreitet haben in den letzten Jahren, vor allem bei jungen Frauen. Und man wollte die jetzt speziell ansprechen. Das ist Und Naoko Takeuchi hat begeistert zugestimmt. Ich denke, man sieht ihren Hintergrund, weil sie Pharmazie studiert hat, aber ich denke auch als Person, bei solchen Sachen ist sie voll dabei. Es gibt also Plakate, wo steht, lass dich testen oder Sailor Moon wird dich bestrafen, und es gibt Kondome mit Sailor Moon drauf, die gratis verteilt wurden, und sie steht voll dahinter. Das ist also eine sehr, sehr gute Aktion. Das ist eine sehr gute Aktion. Das ist vor allen Dingen einfach auch, weil sie ja genau auf Frauen gemarketet ist. Eine sehr wichtige Aussage, auch gerade im Japan, dass eben Sexualität immer noch sehr auf die Männer dichtet und die Agency eben nicht auf die Frauen gibt. Einfach mal eine Ansage. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn das in Sailor Moon nicht schon vorher Thema gewesen wäre. Ja, die Frage ist halt, warum konnte das so gut funktionieren? Warum konnte eine Serie, die ja nicht ganz direkt Sexualität porträtiert, beziehungsweise Sexualität zeigt, tut sie schon in verschiedenen Facetten, aber darauf komme ich, als Marketingbild für eine gesamte Generation Sexualität repräsentieren für Frauen in Japan. Warum funktioniert das? Und einer der Gründe ist eben ganz, ganz groß, finde ich, die Agency. Dass Sailor Moon an sich und auch die Sailor Senshi als Person, als Charaktere eben verkörpern diese Handlungskontrolle, diese eigene Entscheidung und diese eigene treibende Kraft in allem, was sie tun und eben halt auch in Sexualität. Ja, und die Frauen, die heute erwachsen sind, sind ja haben als Kinder Sailor Moon geschaut. Genau. Und da kann man gut anknüpfen, Genau, bei mir war das genauso. Ich war definitiv, ich war in der Grundschule, als ich angefangen habe, Sailor Moon zu gucken. Da war ich irgendwie dritte, vierte Klasse. Und für mich ist das mit ein prägender Faktor. Also, Sailor Moon und die Serien, die Sailor Kriegerinnen, wie sie ja hießen bei uns, die Sailor Senshi, waren für mich einfach ein Bild des, Frauen können halt auch alle, Frauen können auch Superhelden sein. Und es ist in meiner Welt definitiv ein Faktor gewesen, der mich auch mit zum Feminismus später. Also deswegen Die treibende Kraft ist da, und zwar nicht nur, und es sind Facetten, die in Sexualität eben mit enthalten sind, und deswegen hat diese Aktion in Japan einfach auch so gut funktioniert. Ja. Und dann gibt es natürlich Facetten innerhalb der Serie, die ganz klar Sexualität porträtieren in anderen Fällen. Du hast ein homosexuelles Paar als zwei Gegner in der ersten Staffel. Ja, genau. Ich muss dich ausreden lassen, das sollte ich mir mal angewöhnen. Genau, als ein homosexuelles Paar als Gegner in der ersten Staffel, die deren Beziehung nicht als was Böses gezeigt werden, sondern als der eine gute menschliche Part dieser Beziehung. Genau, sie werden sehr, sehr menschlich gezeichnet dadurch. Genau, du hast auf der anderen Seite natürlich das ganz, ganz noch viel für mich viel bedeutendere Paar, du hast zwei Sailor Senshi selber. Ja. Die eine homosexuelle Beziehung leben und die vor allen Dingen, also für mich, die purste Beziehung und die schönste Beziehung persönlich zeigen, die ich in dieser Serie sehe. Was natürlich sehr. Ja, also die auch zeigen, was geht, wenn mal diese ganze diese uralte Männer-Frauen-Dynamik mal wegfällt, wenn mal wirklich eine Beziehung zwischen Zweien, die auf Augenhöhe stattfindet. Genau, und für mich repräsentieren gerade Haruka und Michiro innerhalb dieser Liebesbeziehung eben genau diese Facetten von du hast Friendship-Based Love, du hast Compassionate Love, du hast aber auch diese selbstsüchtige ich will dich nicht verlieren du bist irgendwie doch meins. Die Facette der Liebe, die verkörpern alles drei. Ich meine, es gibt eine Kritik an Harumichi, also an Haruka und Michiro, die sagt, ja, ein Stück weit verkörpern sie schon wieder diese alte Idee, aber das ist auch ein Problem bei Kunseite und Zollseite, dass immer ein Teil sich weiblich benehmen muss und der andere männlich. Man hat diese alte Gender-Normativität noch drin. Absolut. Aber ich denke, dass das bei Haruka und Michiro wirklich, dass sie das nicht machen, um nach außen konventionell auszusehen. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist was, wo ich, vor allen Dingen man kann es so interpretieren, aber ich interpretiere das gar nicht so. Ja. Gerade dieses Genderfluide finde ich an Harukas Charakter sehr, sehr wichtig und sehr, sehr repräsentativ. Und wenn sie aber nie, natürlich, die war auch vorher schon so. Sie war nicht erst so, seit sie mit Michiro zusammen ist. Sie war auch vorher schon eine, die Rennen gefahren ist und Männer kleiner getragen Total. Wir müssen das aber natürlich auch im zeitlichen und kulturellen Kontext sehen. Das sind immer noch die 90er in Japan. Und somit wäre ich damit gar nicht mal so streng. Würde diese ja heute geschrieben werden, fände ich sehr, sehr schön, wenn auch ein lesbisches Paar gezeigt wird, wo beide Personen einfach darauf scheißen müssen, ob sie jetzt feminin oder maskulin oder was sie wo denn auch mit Jiro mal Hosen anhat. Aber ich generell, Haruka zu verlieren, wäre herbe. Das wäre für mich nicht zu ertragen. Also, ich brauche sie so, wie sie jetzt ist. Aber ja, also für mich verkörpern die eine wahnsinnig gesündere Beziehung, in der zumindest in meinem originalen Anime, als das zum Beispiel Mamoru und Usagi verkörpern. Das liegt nicht an vielen der Kritiken, die sie immer bekommen. Dass zum Beispiel Altersunterschied, wie gesagt, der ist ja, Naoko hat ihn als 16-Jährigen geschrieben, in der Serie fängt er an mit 17. Mhm. Aber, darauf will ich gar nicht ein, aber die haben eben auch, wie eben dieser erste Kuss, Princess D-Ball, Situationen, die wirklich, wenn wir über Konsent reden, kein Konsent waren. Und solche Sachen, das kommt natürlich aus dem männlichen Stereotyp. Das ist was, das zieht sich durch alle Sailor Moon Medien und alle Reinkarnationen und alle Formen von Sailor Moon durch, dass der höchste Gipfel der Romantik ist, wenn Usagi völlig sich auflöst, die Fassung verliert, nach hinten kippt, nicht mehr stabil stehen kann, wenn sie von Mamoru gehalten werden muss, nicht weil sie gehalten werden möchte, weil sie ist ja auch die, die ihn beschützen möchte, sie ist die, die ihm Stärke geben will, nicht nur umgekehrt. In ihrer alltäglichen Dynamik haben sie das nicht, aber sobald es in Richtung Sexualität geht, muss Usagi irgendwo ein Stück weit aufgeben und das ist schon was. Genau. Und das ist halt. Egal wie alt die Serie ist, das ist einfach nicht schön. Genau, das ist halt was sehr Gender-Stereotypes, was damit mit drin geht. Du hast halt definitiv, das hast du immer. Usagi wird ständig von Menschen geküsst, ohne dass sie ihre Zustimmung geben kann. Ja, naja, und von Haruka, von wem noch? Von Haruka, von Diamond, von Mamoru eben in dieser Szene, von Seiya später auch im Manga. Von wem? Sie hat echt? Ja, auch Manga, ja, genau. Sie wird ständig geküsst, ohne dass sie ihre eigene Zustimmung gibt. Das heißt, irgendwas ist natürlich da, sei es in der Kultur, sei es eben persönliche Präferenz, dass eben in dieser Geschichtenerzählung dann doch dabei ist, dass Macht in in dieser Situation als erotisch angesehen wird. Ja. Und das ist natürlich etwas, was ich als Hingabe verwechselt wird mit Kontrollverlust. Genau. Genau. Und das ist einer der Aspekte, den ich sehr negativ sehe. Jetzt muss ich dazu natürlich sagen, es ist relativ zynisch, das so zu sagen, da ich ja als Fanfiction Usagi und Mamoru. Ja, du bist der größte Usagi Mamoru-Fan, ja. Genau, und die beiden auch schippe. Aber da ist auch für mich eben der Kern an Fanfiction drin, da ich da natürlich die Macht habe, das zu verändern und auch das Bedürfnis, eben viele Sachen zu verändern. Und eben anders zu porträtieren, vielleicht ein bisschen zeitgenössischer zu porträtieren, ja. Und vielleicht ein bisschen eben ohne diese Machtstrukturen. Gleichberechtigter zu in ihrer Sexualität zu porträtieren. Wenn es, weißt du, wenn das später in ihrer Beziehung wäre, wenn man weiß, sie haben so ein starkes Vertrauensverhältnis, Usagi kann sich völlig hingeben und es ist, weil sie ihm vertraut. Aber das passiert ja schon ganz, ganz früh, als sie ihn noch nicht mal kennt. Gerade die Szene, wo sie betrunken ist und schläft. Sie weiß noch nicht, wer Tuxedo Mask ist. Er weiß auch nicht, wer sie ist. Er sagt nur, schönes Mädchen und küsst sie. Andersrum, um eine Lanze zu brechen, haben wir natürlich, und das ist vielleicht auch relativ einzigartig in der Zeit gewesen, das umgekehrte Verhältnis. Gerade im Manga gibt es ja diese Szene, und das ist der Kuss, den ich viel, viel lieber als den tatsächlichen ersten Kuss wahrnehme, ist der Kuss, wo kurz bevor er stirbt, für sie stirbt, im ersten Handlungsstrang, wo sie gerade dann zur Prinzessin erwacht, wo er sie auffängt, sie fällt, sie bedankt sich heulend, erschrocken darüber, dass er sie schon wieder gerettet hat, strahlt ihn an und küsst ihn. Und er ist ganz, ganz schockiert. Er ist ganz, nicht im negativen Sinne, aber er ist ganz, ganz baff. Und das finde ich viel schöner, weil das passt zu ihren Charakteren, weil Mamoru ja einer ist, der mit dieser körperlichen Intimität, mit Leuten an sich ranzulassen, auch in jeder anderen Beziehung, auch in freundschaftlicher, sonderlicher Art, da kommt er überhaupt nicht zurecht. Und wir haben das in einer anderen Folge schon ausführlicher angesprochen. Die müsst ihr dann, also liebe Zuhörerschaft, da müsst ihr auch unbedingt noch reinhören. Aber die Charakterisierung ist normalerweise schon die, dass Usagi das, was sie haben will, auch sich nimmt. Dass sie da drauf jemanden zugeht, den sie schön findet. Sie verliebt sich in Rei und läuft ihr nach. Sie ist ein aktiver Teil. Usagi ist ja sehr Hedonist. Usagi ist jemand, der nimmt sich, was sie möchte und der genießt. Der kann genießen. Usagi schläft, Usagi isst. Und es ist relativ unlogisch zu denken, dass gerade in einer so tiefen Bedürfniswelt, wie eben der Sexualität, du sage nicht genauso handeln wird. Eben. Also ich denke auch, es gibt ja auch viele, viele Szenen in, auch im Anime, wo Usagi diejenige ist, oder auch in Seramu, sie ist die sagt, ich will einen Kuss, oder die sagt, wir sind jetzt ein bisschen älter, wir können jetzt die Highschool-Sachen machen, und dann rückt sie an ihn ran, und Mamoru erstarrt zu Stein, mehr oder weniger, und das, denke ich, ist die realistische Darstellung von dieser Beziehung. Sehr viel realistischer. Warm und offenherzig und zeigt, was sie möchte, und er muss damit erstmal klarkommen. Genau. Auch, und ich dass er natürlich in der Szene, dass er erst einer schlafenden Usagi zeigen kann, wie er empfindet, das ist eigentlich auch in Character ein Stück weit, weil das hätte er, als sie wach ist, sich nicht annähernd getraut. Es ist nur nicht schön. Es ist überhaupt nicht schön, weil es als super duper romantisch dargestellt wird, dann würde ich gerne noch mal eine noch viel katastrophalere Beziehung machen, bevor wir dann nur uns in die positiven vollends versenken. Oder zwei Katastrophen. Ich denke, die eine Katastrophe, dazu muss ich eben im Voraus sagen, liebe Shipper, shippt, wenn ihr wollt. Und liebe Reinako-Shipper, shippt sie auch. Aber auch die PGS im Reinako-Shipper, schreibt eure Storys. Eure Storys sind süß und ich lese sie auch. Aber das Canon-Material, das Serienmaterial von PGSM, von der Live-Action-Serie, hat eine sehr üble Partnerdynamik von, oder eine sehr üble Beziehungsdynamik von Rei und Minako. Und da ist Minako genau dieser egoistische Typ, der sagt, was hab ich davon? Was kann das mir geben? Was will ich hier? Sie hat sogar Szenen, wo sie sagt, wo sie sich fragt, kann ich jetzt Rei wiedersehen? Was sie so extrem, nur es gibt nicht eine einzige Szene in der Serie, wo sie sich fragt, was Rei brauchen könnte, ob Rei irgendwas möchte, wie es Rei überhaupt geht. Es geht immer nur darum, Rei runterzudrücken, Rei zu demütigen, Rei in Frage zu stellen, zu verunsichern. Die ganze Dynamik ist sehr, sehr, also einerseits will sie haben, andererseits will sie aber nicht geben, sondern will Rei einen Kopf kürzer machen. Und das ist, das wird von vielen Fans auch als ein Gipfel der Romantik empfunden, wo ich wirklich drei Schritte zurückgehe und sage, also ich war früher einfach nur kein Fan. Aber je mehr ich es jetzt sehe, desto weniger mag ich es. Es ist mein No-TP geworden, PGSM Reminako, ja. Weil sie keinerlei liebevolle Beziehung irgendeiner Art haben. Die einzige, die ein Lächeln auf Reis Gesicht zaubern kann, ist Usagi in der Serie. Ja, mhm. Ami bis zu einem gewissen Grad. Ich muss dazu sagen, ich habe PGSM Makoto, gesehen, ja. Zweimal. Ja. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und ich muss sagen, ich habe Reinako dort einfach verdrängt. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen da. Dann musst du mir jetzt einfach glauben, dass es so war, ja. Aus PGSM, wenn wir da also aus PGSM selber, wo ich mich dran sehr gut erinnern kann und was ich sehr, sehr süß fand und auch in der Dynamik sehr, sehr süß, war eben Motoki und Makoto. Ja. Da kommt mein Flipping für Motoki und Makoto her. Einfach auch da, weil diese Gender-Dynamik eben da auch so ein bisschen getauscht ist, weil Makoto als starke, starke Frau. Ja. Und Motoki da eher als der Goofball mit seiner Schildkröte. Ja, und der Fürsorgliche, der ihr zu essen bringt, als sie übernachtet. Ja. Genau, sehr, sehr, sehr, sehr rausbrechend. Das heißt, die habe ich ganz klar vor Augen. An Reinako kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja. Ich persönlich, gerade weil ich keine Erinnerung habe und sie auch nicht auffrischen werde. Es ist auch nicht nötig. Habe ich, tatsächlich noch sehr schöne Dynamik. Also ich persönlich für mich definitiv kein No-TP. Es ist auch kein O-TP. Es ist sowas, was ich so ein bisschen nebenher schippe. Das kommt aber pur für mich aus dem Manga. Und aus dieser Situation. Manga-Rei und Minako sind süß. Also die mag ich auch, weil sie eben nicht Reibung haben. Es ist nicht demütigend, es ist kein Stress, sondern sie sind immer sofort füreinander da. Und auch in Seramio haben sie zum Teil eine sehr schöne Dynamik. Es gibt viel Körperkontakt zwischen Rei und Minako in den meisten Serien. Eine Schlüsselszene im Manga für mich dort ist eben diese Szene, wo sie mit Yatem reden und sagen, A, wir haben schon denjenigen, für den wir kämpfen alles und B, wir brauchen keine Männer und dann auch so aufeinander anschmiegsam hängen. Ja. Genau, das ist für mich eine sehr intime Szene. Da kommt auch so mein Gedankenspiel da immer her. Vor allen Dingen auch, woran wir immer drüber geredet haben, sind das ja ganz unbestreitbar feminine Rollen. Die natürlich aber, wo eben keiner der maskuline Part sind. Und eben dieses, wir brauchen keinen Mann, wer braucht denn den Mann? Ja. Und das finde ich halt auch sehr schön. Und da ist mein Reiz für dieses Pairing. Da muss ich aber dazu sagen, wie gesagt, ich kann mich an PGSM, an die Beziehung von denen überhaupt null erinnern. Es ist weg. Ja. Naja, das war ja auch normalerweise in jeder Art von Sailor Moon, wenn zwei Leute in einer Beziehung zusammen sind, dann erfahren wir das ganz unzweifelhaft. Es ist ganz, ganz, ganz eindeutig, wer mit wem zusammen ist. Und die ganzen Dinge, die man schiebt, weil es zwischen den Zeilen angedeutet wird, die gibt es zwar auch, aber ich bin immer ein bisschen genervt, wenn wir zwischen den Zeilen gezwungen sind zu lesen, statt dass es offen gesagt wird. Aber es hat natürlich auch einen Reiz, Leute zu schippen, die einfach nur, wo man sagt, okay, ich sehe es. Und das ist erfahrbar von meinen... Es ist ein Gedankenspiel und dass ich auch immer, wenn ich es erwähne, dann quasi immer nur einen Nebensatz und in einem CD-Plot erwähne, einfach weil ich eigentlich sehr, sehr getrieben schreibe. Und das ist aber etwas, was ich gerne im Hintergrund habe, sei es alleine für die Repräsentation von zwei ganz, ganz klar weiblichen Personen, bei denen es ganz okay ist und überhaupt gar nicht komisch rüberkommt, wenn die eben zusammengeschippt werden. Und das finde ich schön und deswegen beinhaltet meine Fanfictions zumindest immer eine Andeutung davon häufig. Ja, also der Manga zeigt eindeutig, wie man es besser macht. Und das ist Apropos Manga, in Sailor Moon ist es generell so, deswegen ärgert mich PGSM Reinako auch so, normalerweise in jeder anderen Art von Sailor Moon, sobald ein Teil egoistisch ist, besitzergreifend ist, sich einen Scheiß um den anderen Teil kümmert und einfach noch haben will, das sind immer die Schurken. Und das wird in Sailor Moon auch ganz, ganz hart verurteilt. Beryl und Endymion, sie will ihn haben, er will sie nicht. Diamond und Usagi, Nehelenia Endymion, Ale und Usagi, das sind immer so dieses ich will dich, gratuliere, du hast großes Glück, ich bin in dich verliebt. Das sind so die Leute, die kümmern sich nur um sich selber und was sie selber wollen und das sind normalerweise Schurken oder auf andere Art und Weise wird es verurteilt. Genau. Und bei den Schurken haben wir natürlich nochmal eine andere, auch noch eine weitere sexualisierte Komponente und das ist ihr Aussehen, da gehen wir aber auch später noch drauf ein, in einer eigenen Episode. Über das Körperbild, aber generell stimmt es, dass es einfach in dem Moment, in dem Personen, auch in Sailor Moon, das sehen wir in anderen Medien noch fast viel mehr, aber in dem Moment, in dem sie sexualisiert sind, sind sie umso böser. Ja. Also diese Und Dämonisierung von Sexualität speziell bei Frauen, die ja. je böser allein, sie sind, ne? desto mehr werden die Kleider tiefer ausgeschnitten. Das sieht man auch beim Amazonenquartett. Als Schurkinnen zeigen sie wesentlich mehr Haut, wesentlich mehr Busen. Überhaupt alle Monster Später sind als natürlich Sailor weiblich. Senshi tragen sie einfach mal mehr Textil und sind auch nicht ganz so, ich meine, die sind ja noch extrem jung. Und dafür sind sie Ja. schon sehr aufgedonnert und sehr Alle sexualisiert als Schurkinnen vor allem. Aber auch immer Queen Beryl, auch ein Beispiel. Auch bei den Monstern des Tages. Je sexier sie Genau. gezeichnet werden, desto schneller sterben sie. Also das zeigt schon, dass eine Ja. Frau und ihre Sexualität, das macht, diese Sexualität Genau. sehen zu dürfen, das macht eine Frau schon, das Leben von dieser Frau ist schon nichts mehr wert. Also das ist schon Ich ein meine auch absolut das, Null Respekt, hat den zwei man da hat. Komponenten. Auch das hat zwei Komponenten. Einmal wichtig zu sehen, finde ich ja, es ist schon fast unique zu sehen. Diese ganzen Monster sind ja immer Frauen. Und das alleine finde ich trotzdem hat auch ein Positives, Das nämlich ist schon diese sehr okay, ja. Begegnung von geben, weil ne, das Gefahr eben auch von Frauen Ja. ausgehen kann, dass sie ernst genommen wird von Frauen. Das Ja. finde ich schon sehr wichtig. Diese Komponente, dass die dann natürlich alle größere Möpse haben müssen, die ganz übertrieben gezeichnet Ja. sind, um sie eben böser zu machen, das ist der negative Teil daran. Und das sehe ich auch ganz klar. Jetzt muss man natürlich sagen, um eine Lanze zu brechen, gerade für Sailor Moon und warum das eben trotzdem irgendwie sich ein bisschen immer noch die Waage hält, ist, dass auch die Sailor Senshi natürlich sexualisiert sind. Sie tragen kurze Röcke und sie tragen selber auch, sie leben selber Sexualität aus. Wir haben zwei Szenen im Manga. Eine, die so ein bisschen doppeldeutig ist, die zumindest eine sexuelle Situation zeigt, auf dem Küchenboden, auch wenn Naoko selber gesagt hat, da gab es keinen Sex, gibt es die Szene danach, wie Usagi anders angezogen ist, die zumindest beinhaltet, dass sie da ein bisschen Ja, aber weitergegangen da würde sind. ich nicht Und sagen, in dass Szene. Usagi hier sexualisiert wird, sondern sie hat schlichtweg, Nein, klar, natürlich. sie hat. Natürlich, aber sie zeigt sexuelle Bedürfnisse. Ja. Und das sind eben auch, ist eben auch drin. Es wird halt nicht nur dämonisiert. Nein, Es es ist auch eben. eben in dem Charakter drin, der eben die Hauptfigur und der ja auch Purheit, Purity repräsentieren soll. Deswegen finde ich auch, wir sehen Usagi auch ständig nackt, sei es in der Verwandlungssequenz, wir sehen sie in den Szenen, wo quasi dieses Gebilde von roten Bändern von ihr Ja. abfällt, sei es eben im ersten Film oder sei es eben auch später in Stars relativ häufig und natürlich in der letzten Folge nackt. Aber Sie das als finde ich nicht sehr Buch. sexuell. Das ist ein Power-Move, Es ist nicht sich sexualisiert, ausziehen zu na, können, genau. ohne deswegen verletzbar zu werden. Sie ist kein Genau. bisschen Es ist, verletzbar in das dem hörte ich Moment. schon, es ist nicht sexualisiert, aber es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, Nacktheit, weibliche Nacktheit, das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Also da reden wir vielleicht im Körperbild nochmal drüber, Ja. genauer, aber eben zu sagen, nackt ist nicht gleich Sex. Ja. Busen ist nicht gleich Sex. Du kannst es zeigen, ohne Sex zu sexualisieren. Und ich finde quasi den Kontrast von Nacktheit zwischen dort eben nicht sexualisiert und auf der Art, wenn wir dann eben Dämonen zeichnen, plötzlich sehr sexualisiert. Das ist ein großer Kontrast. Und da finde ich sehr wichtige Unterschiede. Es geht mir nicht darum, keine Nacktheit zu sagen. Sogar das Gegenteil. Ich begrüße Nacktheit in Medien in allen Formen. Aber auf der einen Seite wird es überzogen und es wird dämonisiert und auf der anderen Seite eben nicht. Ja. Also die Senshi sind meistens sehr positiv dargestellt, auch Genau. wenn sie. Und das ist was auf den ersten Blick, wenn man Sailor Moon nicht sieht, sondern nur hin und wieder Bilder davon sieht, dann ist es schon, also für mich, weil ich nur die Titelbilder von den Magazinen gesehen habe, war das für mich am Anfang vollkommen uninteressant, weil es stand eben neben diesen ganzen anderen Manga-Heften, die extrem übersexualisierte Frauen zeigen. Und da passt auf den ersten Blick Sailor Moon rein. Aber sobald ich so ein Magazin in die Hand genommen und durchgelesen hatte, und da waren auch Szenen, wo ich sagte, okay, das hätte ich absolut nicht gebraucht. Aber die Art generell, wie eben die Mädchen dargestellt werden, das zeigt dann schon, hier geht es nicht nur darum, was irgendwelche zuschauenden Jungs hier wollen. Hier Ja. geht es wirklich um die Mädchen. Ja, das Und finde ich was auch die immer Mädchen sehr wichtig. selber wollen und wie sie sich selber sehen. Und generell Eben. ist auch die Uniform ein Power-Move. In der Art, Total, aber wie nicht sie nur ihren das, Körper aber auch. zeigen. Sie sind eben, sie stehen selbstbewusst da und drücken die Brust nicht raus, um sexy auszusehen, sondern weil sie eben selbstbewusst sind in dem Moment. Eben, genauso andersrum finde ich, also Naoko selber war ja eben auch dieses die Schönheit und das Schönheit ist schön als Begriff, ne? Shōjo Senshi Sailor Moon, da ist ja, ja. Ne, das ja, war ja. Da muss sehr, ich... sehr wichtig. Sie schreibt ja auch, sie malt auch sehr, sehr viel. Ne, auch die Mode drumherum. Ja. Und das ist für mich persönlich und meine Beziehung zu Sailor Moon auch sehr wichtig, zu zeigen, Kraft kommt nicht aus Maskulinisierung. Mhm. Zu zeigen, die können weiblich und weich und feminin und kurze Röcke und Klamotten und so haben und können trotzdem die Welt retten. Mhm. Was ja auch dieses Magical Girl-Genre später ja auch eben aufgenommen hat und drin hatte, das finde ich trotzdem eine sehr schöne Message. Mhm. Nämlich, dass Emanzipation nicht unbedingt daran an der Angleichung liegen muss, sondern einfach, dass das Weibliche und das Feminine genauso viel wert ist wie das Maskuline und das Starke. Und dass sie eben mit ihren Zauberkräften und ihren pinken Zuckerherzen genauso viel anrichten können, wie so ein Super Saiyajin mit seinem Kamehameha. Mhm. Und ich muss auch noch eine Lanze für PGSM brechen, also ich stimme dazu. PGSM hat eigentlich, abgesehen von diesem einen Ausrutscher, auch super viel Aktivität. Also Usagi in PGSM ist sehr, sehr aktiv. Auch PGSM Nao sagt, wenn du einen Typ magst, dann geh hin, sag ihm das, tu was. Und als sie es nicht tut, sorgt sie dafür, dass Usagi aktiv werden muss, indem sie sie einfach mit Momoro in eine Situation bringt. Aber dass auch Usagi selber sagt, ich gehe jetzt hin, ich sag's ihm, ich bin viel beschäftigt, ich kann noch nicht warten, bis es ihm mal einfällt, mich zu fragen. Ich frage ihn einfach. Und sie kommt an den Punkt. Und das wird auch von der Serie extrem positiv porträtiert. Dass Mädchen wissen, was sie wollen und dass Mädchen dann auch aktiv werden und was tun, was sie wollen. Ja. Und das fand ich auch sehr süß. Weil da ist der PGSM Mamoru, auf da hätte man wirklich lange warten können, bis er aus seinem Schneckenhaus rauskommt und sich traut. Ja, ja. Also der ist darauf angewiesen, dass Usagi das kann. Ja. Und auch PGSM Hina ist gut, weil, für die es nicht wissen, hier in PGSM hat Mamoru schon eine Verlobte und Usagi verliebt sich heftig in ihn und merkt, oh, er hat eine Freundin und die Freundin ist toll, ich mag sie, sie ist nett, ich will ihr nicht wehtun. Es gibt nicht diese Eifersuchtsgeschichte von ich muss jetzt diese Beziehung zerstören oder ich muss dieser Frau eins verpassen, sondern Auch Hina liebt Usagi. Es gibt einfach so viel gegenseitiges Wohlwollen und die Situation, in der sie sind, ist einfach nur eben, es ist dumm gelaufen und sie müssen sich da rausarbeiten und das ist auch gar nicht auf Anhieb immer gleich das Richtige, was sie da versuchen, sondern jede von ihnen muss da ein Stück weit rauswachsen. Und das wird sehr, sehr schön gemacht. Also es gibt sehr viel Respekt für Hina und Usagi, die zum Schluss eben, ja, sich entscheiden müssen, was sie wollen und wie weit sie dafür bereit sind zu gehen. Und Hina, die zum Schluss sagt, nein, wenn du eine andere mehr liebst als mich, dann geh. Dann will ich dich auch nicht. Also dann sag ich jetzt hier, dass es reicht. Ja. Ich gehe jetzt und du gehst jetzt auch und du kommst erst wieder, wenn wir jetzt drüber weg auch sind. Auch die Beziehung zwischen Hina und Mamoru habe ich total verdrängt, was mega ironisch ist, weil ich genauso eine... Ja, es ist so exakt... Ich dachte mir eigentlich, dass du das in deiner Geschichte dran angelehnt hättest, weil er hat mit Hina genau die Beziehung... Ich habe es verdrängt, dass es existiert hat, aber offensichtlich ist es... Ne, ganz tief war es offensichtlich drin, da ich genauso eine Geschichte jetzt nicht mit Hina... Du hast eine sehr ähnliche Geschichte geschrieben und auch mit einer ähnlichen Dynamik, weil die Beziehung zwischen Hina und Mamoru ist... Sie teilen eben nicht ihre Geheimnisse. Sie haben eben, sie haben ihre Rituale, sie gehen essen, sie kocht für ihn, sie packt seine Sachen, sie sorgt für ihn. Also sie gehen so durch die Routine, aber du merkst, dass diese tiefe Vertrautheit ihnen verloren gegangen ist, die sie mal hatten als Kinder. Und in der Beziehung ist ihnen aber das Vertrauen geht verloren. Das ist auch ein Stück weit Mamorus Schuld, der einfach die Zähne nicht auseinanderkriegt und nicht sagen kann, ich kann dich jetzt nicht in meine Wohnung lassen. Ja, da sitzt einer am Klavier und spielt, aber ganz ehrlich, mit dem bin ich jetzt nicht zusammen, mit dem war ich nicht im Bett. Ich sag einfach kein Wort, ich tue, als wäre nichts und wir gehen einfach wieder. Er lenkt sie von der Türe wieder ab und sie gehen wieder und sie muss sich ja da die unmöglichsten Gedanken machen. Ja, und eben. Das ist... ein Stück weit schon die fehlende Kommunikation, aber auch das fehlende Vertrauen. Ich persönlich mag halt Mamoru in PGSM gar nicht. Echt? Ich mag ihn sehr. Nee, das ist nicht mein Mamoru. Das muss ich einfach sagen. Das ist, für mich ist da einfach viel zu gefühlskalt in vielen Sachen. Es ist natürlich logisch in dieser Welt auch total, aber für mich ist auch im Umgang mit Usagi, ist das meine unliebste Porträtierung von Mamoru und Usagi. Doch, ich mag ihn, weil er ja damit konfrontiert wird, mit dieser Distanz, ja, die er zu anderen Menschen einhält, auch zu Hina, auch zu jedem. Nur Motoki hat, er kommt an ihn ran und dass er da rauskommen muss, das ist für ihn ja auch eine Charakterentwicklung, die er in der Serie macht. Ja, ganz offensichtlich, da das ja auch gerade genau dieser Konflikt etwas ist, was ich gerade schreibe, kann ich das sehen und kann ich das auch anerkennen. Aber für mich war es einfach noch nicht perfekt. Somit, Ja, aber das ist auch okay, weil es gibt so viele Mamorus und so viele Facetten von Mamoru. Genau. Damit würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge positive Beispiele gemacht. Hast du noch eins, das du unbedingt noch... Ich meine, es gibt, wir haben jetzt die ganz Positiven, die ganz Negativen. Es gibt natürlich auch die, die immer so ein bisschen auf der Kippe stehen. Ja, natürlich. Also die einfach, wo beides sich... Beispiel, wo du total gegen bist, was ich ja auch schon weiß. Ein für mich sehr positives Beispiel sind Naru und Umino. Ich finde die als Paar ganz, ganz zuckersüß. Gerade in der Szene in S, ich weiß genau, du magst sie überhaupt nicht. Aber gerade die Szene, wo er eben sich klein machen kann und sich akzeptieren kann und sie ihn genauso akzeptiert. Und er eben da sitzt bei dieser Folge, wo sie bei diesem Wettbewerb mitmachen, wo auch Hoka und Hijiro mitmachen. Und ihr mit seinen Worten die Liebe gesteht und das ist wunderschön. Das ist für mich einfach eine Szene, die sitzt ganz tief in meinem Herzen. Die fand ich immer schon toll. Dass eben der Mann nicht der starke Retter, Held sein muss. Dass es eben kein Nephilite in dem Moment sein muss. Aber das ist auch ein Klischee, dass der Mann die große Geste machen muss, um die Liebe zu gewinnen. Und ich finde Umino einfach nur sehr krass. Nein, aber er gewinnt sie ja nicht. Er hat sie schon. Er zeigt sie nicht. Ja. Und das finde ich wiederum ganz süß. Das ist, wie gesagt, süß. Weiß, okay, du hast dann sehr viel dagegen, aber ich finde das unfassbar niedlich. Ja, also, aber in dem Moment geht es immer um seine Gefühle. Es geht bei Umino immer nur darum, was er will. Er will was für sie tun, aber er fragt nicht, ist das jetzt okay? Er findet raus, was sie gerne essen will und dann macht er das jeden Tag. Er fragt nicht mehr nach. Die haben auch nicht wirklich die tolle Kommunikation. Natürlich, und ein Stück weit geht es dabei auch nur darum, was er jetzt tun will. Aber nicht darum, was Naru wirklich haben möchte. Aber sie sind gleichaltrig, sie sind 15 Jahre alt. Ja, okay, in dem Alter muss man sehr viele, da muss man sehr viele Abstriche machen. Genau. Da kann man nicht erwarten, dass sie das im Griff haben. Gerade da, als jemand, der, ne, wenn du dir anguckst, dass ein 15-jähriger Junge ist, der weiß, okay, sie mag also Tempura-Schwimms und sich da jeden Tag hinstellt und Tempura-Schwimms für sie macht. Natürlich hat er nicht gelernt zu fragen, was möchtest du denn heute, aber er ist halt auch 15. Er ist 15, und da ist die Geste stimmt, einfach auch schon mal süß. Und da haben sie alle eine Waffel, ja, okay. Genau. Ja. Das sage ich jetzt auch als Fachkraft, als pädagogische. Ja. Ich würde gern noch als ein Beispiel, was auch grenzwertig ist, noch Dark Mercury ansprechen, die ja in dem Moment sehr viel aggressiver wird, sehr viel mehr zeigt, was sie möchte. Die vorher konnte Ami in PGSM gar nicht den Mund aufmachen, ganz schwer. Das war das Schwerste für sie, überhaupt zu sagen, was sie möchte oder was sie denkt. Sie schafft es mit Rei baut sie so eine Beziehung auf, wo sie sagen kann, was sie denkt. Und auch wenn sie mal was sie an sich selber nicht gut findet. Aber erst als sie von dieser ganzen bösen Energie komplett erfüllt wird, fängt sie an, das sehr, sehr einzufordern, sehr stark. Ja. Und sich sehr stark abzugrenzen. Und ich will das und das und das will ich nicht. Und den will ich auch nicht. Und Künzeitos Besitzansprüche werden hier ganz schön zurechtgerückt, die er da an sie hat. Er ist natürlich das negative Beispiel in dieser Serie. Nichts, was er tut, ist auf irgendeine Art und Weise gut und schon gar nicht für Mercury. Aber da ist schon die Frage, wird das jetzt als böse porträtiert? Ist das jetzt böse, dass sie so forsch ist, so forsch auftritt? Weil ich fand es eigentlich immer nur cool. Aber sie kann es eben nur, wenn sie böse ist. Eben, es ist halt dieses Hemmungsfreie. Das ist das, was wir oftmals auch sehen, wenn wir Alkohol mit ins Spiel bringen. Dass quasi andersrum gut gehemmt ist und böses ungehemmt. Ich muss sagen, da würde ich mir auch ein bisschen mehr Varianz wünschen in der Porträtierung von solchen Sachen. Auch, dass sie, ne, gut, aber da ist... Die Sache, was ich auch immer ganz toll finde und ganz super finde, auch am Anime, muss ich sagen, ist, dass wir Minako haben, dass wir Minako als Charakter haben, die ganz, ganz offen gut einfach so ein bisschen zwielichtig ist manchmal. Sei es eben mit ihrem Double Date, sei es eben mit der Szene in Stars, mit den Tickets zu dem erotischen Kino. Und das ist aber trotzdem, aber sie ist ein guter Charakter. Und das muss ich sagen, da ist die Varianz einfach schon ein bisschen da. Sie kann das offen sagen. Sie kann das offen leben. Das, was Dark Mercury eben erst kann, wenn sie diese ganzen Hemmungen durch böse werden, verliert. Das heißt, Minako ist schon eine, die wirklich in einem überlebensgroßen Maßstab ihre Wünsche ausdrückt. Sie will eben nicht nur einen, sie will umschwärmt werden von ganz, ganz vielen Männern und die sollen ja alle zu Füßen liegen. Das ist natürlich auch sehr 14 Jahre. Sie ist 14. Natürlich, aber sie kann ist schon es ein sagen. Mensch, der ganz, ganz große Dinge haben will. Sie will berühmt werden, sie will 1000 Fans haben, sie will 1000 Männer haben, sie will alles sie haben. Das und ist, macht sie eben und macht sie aber nicht böse. Nein, und sie ist nicht böse deswegen, sie ist nur nervig deswegen, aber nicht böse. Ja, aber ne, deswegen, da sind wir. Und also, das ist legitim, eben zu sagen, ich möchte groß werden, berühmt werden, toll sein, schön sexy sein, ich möchte dies und das haben. Das finde ich schon schön, das stimmt. Dass das was ist, das ist okay. Aber es ist natürlich auch was von dieser Industrie total ausgenutzt wird. Ich sehe das schon ein bisschen zwiespältig. Aber dass ein Mädchen gibt, das einfach ganz klar sagen kann, was sie möchte und ganz klar zeigen kann. Und das auch übertreiben kann, ohne dass es böse wird. Das stimmt schon. Nichts daran ist auf irgendeine Art und Weise böse. Genau, und Ami-chan in PGSM, dazu muss ich wieder sagen, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, das heißt, du darfst mich sehr, sehr gerne verbessern, wenn ich da falsche Sachen sage, aber das war ja auch so ein bisschen mit Thema, dieses, weil sie so gehemmt war, weil sie ihre Gefühle nicht äußern konnte, weil sie die Sachen alle irgendwie verschwiegen hat, dass sie deswegen überhaupt böse wurde und dass das aber auch am Ende ein Lerneffekt war, dass sie damit offener umgeht, dass das ja quasi so diese Katharsis war. Danach war die Moral der Geschichte ja nicht zu sagen, geh wieder zurück, sag wieder alles nicht. Weil sie auch sagen konnte zu den anderen, zu ihren Freundinnen, ihr habt mich enttäuscht und ihr habt mich alleine gelassen und ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Das ist hart, das ist auch hart für Usagi, aber das ist die Wahrheit und das hätte sie, wenn sie imstande gewesen wäre, das vorher zu sagen, wäre sie natürlich nicht so verzweifelt gewesen. Ich denke, sie wurde aus anderen Gründen ausgewählt von Kun Saito. Er hatte sie schon, denke ich, auf dem Kieker, seit sie ihm die Stirn geboten hat in Folge 14. Aber So detailliert erinnere ich mich da gar nicht. Sie hat ihn wirklich gestoppt mit einem Schwert und hat sich ihm entgegengestellt. Und ich denke, da ist sie ihm sehr aufgefallen. Und das hat natürlich auch, sowas liebt er. Und deswegen, denke ich, hat er sie auch zum Ziel gemacht. Aber für sie war, dass sie so angreifbar war, dass sie dieser Sache so sehr dann auch zum Opfer gefallen ist. Aber positiv. Lass uns mal zum Ende kommen durch einfach nochmal Positives. Ein Fazit, positive Sexualität und Sailor Moon. Also was ich positiv finde, ist, dass es natürlich mit sehr viel Varianz porträtiert wird, dass es Thema ist. Ja. Dass du starke Frauen hast mit starker Sexualität, mit starken Bedürfnissen, die sie äußern dürfen, in einer Serie für weibliche Zuschauer. Mhm. Das finde ich toll. Ja. Und das finde ich wichtig. Und das war in meinem Großwerden definitiv wichtig, die ja mit Sailor Moon groß geworden ist. Also das ist für mich eine der positiven Sachen, die ich da mitnehmen kann. Das erlaubt es. Bedingungslos. Ziemlich. Ja, das ist für mich auch so. Wenn es nur Usagi gäbe, wäre zu wenig. Aber weil wir so, so viele, wir haben heute noch nicht mal die Hälfte angesprochen von Charakteren und wie deren, was die wollen, wen die wollen und wie das gelebt wird. Es sind einfach sehr, sehr viele. Es ist eine große Bandbreite. Das ist schon sehr, sehr gut. Und generell, weil eben Sailor Moon als Serie alle Charaktere sehr ernst nimmt, vor allem alle Senshi sehr ernst nimmt und denke ich, geht man auch, wenn es kleine Ausrutscher gibt, davon aus, dass die positiven Beispiele, die behält man im Kopf und geht man davon aus, dass es positiv porträtiert ist. Auch wenn wir Negativbeispiele finden, ist es trotzdem, vor allem im Vergleich mit anderen Medien, in der Zeit vor allem, auch heute noch, aber vor allem zu der damaligen Zeit, es war absolut unerreicht, absolut bahnbrechend und Man denkt jetzt, ja, das ist ein Standard oder es ist normal. Das war es zu der Zeit nicht. Nee, Sailor Moon zu finden war ein neues Universum, eine neue Dimension und in Bezug wie Mädchen und ihr Körper und ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse und ihre sexuellen Dinge dargestellt werden, war es eben. Ja. Alles in allem würde ich sagen positiv. Die Bilanz ist positiv. Ja, und ich, ja, wir haben es schon gesagt, das hier ist nur ein Auftakt, eine Auftaktepisode. Wir werden eine ganze Reihe von Folgen zu diesem Thema machen. Wir werden über Smut Fiction reden, über Fanfiction mit Sexszenen. Wir wollen über das Körperbild reden, wir wollen über Queer Representation reden. Da habe ich, die Liste ist so lang. Ja, also freut euch drauf, dass es weitergeht. Ich hoffe, euch hat das ja auch gefallen und ihr bleibt dran. Und vielen, vielen, vielen Dank, Flora. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also dann für heute tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!